Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Mein Name ist Emre Göktaş. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihre persönlichen Daten notieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte geben Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, okay? Na, gerne. Okay. Erstmal, wie alt sind Sie? Ich heiße Brigitte Müller. Okay, könnten Sie bitte Ihre Vorname buchstabieren? B R I G I T T E Brigitte Okay, und dann mit Doppel-L, ja? und Doppel-L Müller, ja. Okay, Frau Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 63 Jahre alt. Verraten Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Ja. Ich bin geboren am 12. Februar 1958. Groß sind Sie? Ich bin 1,65 groß. Und wie viel wiegen Sie? Ich wiege momentan 71 Kilo. Frau Müller, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ich habe eine Tochter. Okay. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Büroangestellte. Frau Müller, was kann ich für Sie tun? Ich habe seit ungefähr 3, vielleicht 4 Wochen so Schmerzen im Rücken. Ja, das kam jetzt so langsam, wurde es mehr und mehr. Und jetzt habe ich doch starke Schmerzen. Ich muss sogar Schmerzmittel jetzt nehmen. Erstmal könnten Sie mir genau zeigen, wo die Schmerzen sind. Also so im Lendenbereich, so unterer Lendenbereich. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nee, ausstrahlen tun die Schmerzen nicht, das ist mehr da oben. Und, können Sie mir genau beschreiben, wie die Schmerzen sind? Sind sie eher dumpf oder stechend oder brennend? Also stechende Schmerzen sind es nicht, dumpf, würde ich auch nicht sagen, brennend auch nicht. Das sind so. Ja, so messerstichartige Schmerzen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 0 ist kein Schmerzen, 10 ist starke Schmerzen. Dann würde ich sagen, momentan so bei 5. Okay, Sie haben gesagt, die Schmerzen sind langsam aufgetreten und immer im Laufe der Zeit sich verstärkt, ja? Sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie wieder weg? Also ganz weggehen tun sie nicht, aber so bei bestimmten Bewegungen tun sie noch mehr weh. Als Auslöser beschreiben die Bewegung. Außer Bewegung gibt es irgendwelche noch Auslöser? Weitere Auslöser außer Bewegung nicht, nee, nee. Okay. Und Sie haben gesagt, Sie nehmen bei Bedarf die Schmerztabletten ein. Und gibt es noch etwas, was die Schmerzen lindert? Nee, eigentlich nicht. Ja, wenn ich mich hinlege und mich nicht bewege, dann sind die Schmerzen deutlich weniger. Aber wenn ich aufstehe oder mich bewege, dann kommen die Schmerzen stärker zurück. Verstehe. Okay. Fühlen Sie sich fiebrig? Fieber habe ich nicht gehabt, nee. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nee, da habe ich keine Probleme. Haben Sie Atemnot? Luftnot habe ich auch nicht, nein. Schlafen Sie gut? Also bis diese Schmerzen kamen, habe ich gut geschlafen, aber hin und wieder wache ich durch die Schmerzen auf in der Nacht. Treten die Schmerzen auch nachts auf, ja? Ja, auch nachts im Schlaf auch, ja. Sind Sie wegen der Schmerzen schon mal bei einer Arzt? Nee, einen Arzt habe ich bisher nicht aufgesucht wegen der Schmerzen. Haben Sie schon mal solche Schmerzen gehabt? Nein, solche Schmerzen kenne ich nicht, die sind ganz neu. Haben Sie noch irgendwelche Beschwerden? Noch. Sie meinen außer den Schmerzen oder wie? Genau, außer Schmerzen. Nee, außer den Schmerzen habe ich sonst keine anderen Beschwerden. Okay, haben Sie in der letzten Zeit abgenommen? Nee, kann ich nicht sagen. Nee, eher gleich geblieben. Okay. Schwitzen Sie nachts? Wie meinen Sie das? Also, das Haben Sie wird ein bisschen feucht Nachtschweiß? hier auf der Brust. Auf der Brust wird es ein bisschen feucht. Okay. Aber Nachtschweiß ist damit nicht gemeint. Ich will es nur erwähnen, ne? Nachtschweiß ist was anderes. Ja, Nachtschweiß habe ich gefragt. Leiden Sie unter Nachtschweiß? Was ist Nachtschweiß? Nachtschweiß ist Schwitzen Sie in Nacht. Ja, aber eine ganz bestimmte Menge, ne? Der Nachtschweiß bezeichnet man so viel Schwitzen, dass die Kleidung oder Bett nass wird. Ja. Wenn man nachts aufsteht, Kleidung wechseln muss oder Bettwäsche neu macht, das ist Nachtschweiß. Wenn man nur ein bisschen hier feucht wird im Gesicht oder am Hals, das ist kein Nachtschweiß. Okay, das ist normal. Ja? Okay. Gibt es bleiben Sie Leiden Sie an chronischen oder Vorerkrankungen? Ich habe einen Diabetes, wo ich Tabletten nehmen muss. Und der Blutdruck ist ein bisschen hoch, aber da habe ich momentan keine Tabletten für. Sonst habe ich nichts. Nee. Okay, seit wann haben Sie Diabetes? Das hat mein Hausarzt vor 5 Jahren festgestellt. Vor 5 Jahren. Okay, und Bluthochdruck, seit wann haben Sie? Also, ich habe das selber so ein bisschen gemessen. So seit einem halben Jahr habe ich den Eindruck, ist der Blutdruck ein bisschen hoch. Und keine feste Diagnose. Nein, nein, da nehme ich auch keine Tabletten für ein. Okay, sind Sie schon mal operiert worden? Ja, als Jugendlicher hat man mir den Blinddarm entfernt. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche wesentliche Erkrankungen, worin ich wissen sollte? Ja, Von den meine Mutter hatte Gebärmutterkrebs gehabt. Okay. Und Ihr Vater und Geschwister sind gesund? Ich habe keine Geschwister, aber mein Vater, der lebt noch und der hat keine Probleme. Nee. Und ist Ihre Tochter auch gesund? Sie ist gesund, ja. Frau Müller, gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Zum Frauenarzt, ja, vor 6 Monaten war ich das letzte Mal beim Frauenarzt gewesen. Alles in Ordnung? Ja, soweit meine Gynäkologin das gesagt hat, sei alles in Ordnung. Okay. Wann war die letzte Monatsblutung? Ich bin schon längst daraus. Ich bin ja 61. Also ich habe keine Blutung mehr. Ich bin in der Menopause. Ja, klar. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Ja, hin und wieder ist er mal fest, aber je nachdem, was ich esse, wird er wieder normal. Und gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Nee, Sie meinen, ob ich Stress habe? Ja, beim Arbeiten, der Familie. Nee, eigentlich nicht. Nee, kein Stress. Sie haben gesagt, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Außer, ja. Also, wie gesagt, für den Zucker nehme ich momentan Metformin ein. Momentan, das sind 500 Milligramm Tabletten. Ich nehme eine morgens, eine abends ein. Ja. Und sonst habe ich keine weiteren Tabletten. Bei Bedarf nehmen Sie Schmerzmittel. Welche Schmerzmittel nehmen Sie ein? Ibuprofen. Wie viel Milligramm? Das sind 400 Milligramm Tabletten, die ich von der Apotheke bekommen habe. Okay. Rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Kaum, ich mag keinen Alkohol. Nehmen Sie Drogen? Nein, Drogen. Bei Ihnen Allergien bekannt? Ja, Paprikaallergie habe ich, aber sonst wüsste ich nicht, ne? Äußert sich die Allergie? Also wenn ich grünen Paprika esse, dann kriege ich Hm. sofort Luftnot, Rötung im Gesicht und es wird mir auch schwindelig dabei. Okay, meinerseits, Frau Müller, meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Nee, nee, ich möchte nur geholfen haben, dass die Schmerzen aufhören, mehr nicht. Okay, ja, ich gebe Ihnen natürlich ein Mittel, um die Schmerzen zu lindern, aber erstmal müssen wir die richtige Diagnose feststellen. Deswegen würde ich Sie erstmal körperlich untersuchen, danach ein paar Untersuchungen planen für Sie, wie eine Röntgenuntersuchung und ich möchte auch wenn wir etwas besonders im Röntgen sehen, dann vielleicht kann ich auch eine CT oder MRT-Untersuchung veranlassen. Nach der Ergebnisse besprechen wir nochmal. Okay? Okay, einverstanden. Gut. Jetzt. Da hatten zwei Kollegen Fragen. Der eine hatte gefragt, ob Kribbeln in den Beinen sind. Nee, kein Kribbeln. Und einen Unfall hatte ich auch nicht gehabt. Haben Sie Schwäche in Ihren Beinen bemerkt? Nein, keine Schwäche. Haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Sie Nervosität, Unruhe, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Leistungsverlust oder Nee, auch nicht. Vielen Dank. In ein paar Minuten kann ich die Patientenvorstellung anfangen. Na klar. Wer bietet mehr? Wer hat noch eine Frage? Haben Sie etwas Schweres getragen, vor der Schmerzen aufgetreten sind? Ich kann mich nicht daran erinnern, nein. Haben Sie vielleicht Veränderungen der Brust festgestellt? Sie meinen irgendeinen Knoten oder was? Ja. Nee, ich war ja vor einem halben Jahr beim Frauenarzt und der hatte das auch abgetastet und ich hatte eine Mammographie und da ist nichts Auffälliges gewesen bisher. Es gibt auch keine Rötungen oder Einziehungen. Nein, keine Einziehung und keine Rötung. Okay. Aber eine sehr gute Idee. Okay, darf ich anfangen? Von mir aus? Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Haben Sie kurz Zeit? Eine Patientin, ja. Es geht um Frau Britke Müller. Frau Müller ist 63 Jahre Patientin. Und die ist Büroangestellter. Sie klagt über Lumbalgie seit 3-4 Wochen. Die Schmerzen die sind langsam aufgetreten und im Laufe der Zeit verstärkt. Sie beschreibt die Schmerzen als stechend und lindert die Schmerzen, aber bei der Bewegung verschlimmern sich die Schmerzen. Bei Bewegung nehmen die Schmerzen zu. Bei Bewegung nehmen die Schmerzen zu. Wegen der Schmerzen hat sie Parasomnie. Sie meinen so Durchschlafstörungen. Durchschlafstörungen, genau. Vorerkrankungen liegt seit 5 Jahren Diabetes mellitus vor. Und Typ 1 oder Typ 2? Ich habe nicht vor 5 Jahren festgestellt, Typ 2. Typ 2, okay, ja. Gut. Und sie hat auch gesagt, dass sie arterielle Hypertonie hat, aber deswegen hat sie noch nie einen Arzt besucht. Mhm. In der Familienanamnese liegt mutterlicherseits Uteruskarzinom. Ja, sehr gut. Und sie nimmt regelmäßig Metformin 500 Milligramm morgens und abends ein, bei Bedarf mhm. Ibuprofen 400 Milligramm. Mhm. Sonst, das war's. Mhm. Nach den bisherigen, ja. Ja, nee, gehen wir mal weiter, Schritt für Schritt. Sie haben sie untersucht? Mhm. Ja, ich habe schon der Patient untersucht, die Patienten untersucht. Mhm. Welche Lücken habe ich beim Untersuch? Ja, die Lendenwirbelsäule, der lumbale Bereich, mhm. Lendenwirbelsäule, LWS, ist klopfschmerzhaft. Klopfschmerzhaft. Und die Schmerzintensität nimmt bei Bewegung hin und her zu. Und so die weitere Untersuchung abdominell gibt keine Auffälligkeiten. Und sie haben auch keine Lymphknoten oder so getastet. So. Und dann haben sie auch nur Blut abgenommen. Okay. Und im Blut sehen sie, sag mal, ein Kreatinin von 2,5, ja? Leukozyten von 4.500, normal, ein HB von 8,5 und Thrombozyten von 90.000. Anämie und Thrombozytopenie hat sie. Ja, hat sie. Hat sie. Mhm. Und Rückenschmerzen. Ja, und wegen der Rückenschmerzen haben sie jetzt noch ein Röntgen gemacht. Mhm. Ja, man macht einfach, um zu schauen, ob da was Auffälliges ist. Und die Radiologen sagen, ein Wirbelkörper, der LWK-4er, der ist gebrochen, frakturiert. Und man sieht viele Osteolysen. Ja, und man empfiehlt eine weitere CT-Kontrolle. Okay. Mhm. So. Was machen wir jetzt damit? Also die Hauptaussage ist, sind Osteolysen. Was Osteolysen sind, wissen Sie, ne? Ja, ja. Löcher im Knochen. Mhm. Und der LWK-4er, der ist frakturiert, der ist gebrochen. Mhm. So, deshalb hat sie auch die Schmerzen in dem Bereich. Ja. Ne? Ja. Gut. Und jetzt müssen wir wissen, was sind denn das für Dinger? Was für Osteolysen sind das? Wenn jemand im Knochen Osteolysen hat, was ist denn die einfachste Methode, um das abzuklären? Woran muss man immer denken? Einfachste Erkrankung, die immer in den Knochen geht. Osteoporose? Osteoporose macht keine Osteolysen. Das macht eine Osteopenie, sagt man. Mhm. Ja, da hat einer richtig getippt, ja. Multiples Myelom. Ne? Genau, ja. Das ist die erste Erkrankung, an die man immer denken muss, wenn jemand Osteolysen hat. Weil das kann man sehr einfach abklären. Was muss man dafür machen? Für multiples Myelom bei Verdacht? Antibody im Blut? Nee, noch nicht. Man macht eine sogenannte Serum-Elektrophorese. Ah, ja. Ne? Mhm. Und in der Serum-Elektrophorese kann man dann sehen, ob im Bereich der Gamma-Zacke ein M-Gradient vorliegt oder nicht. Ne? Und siehe da, der M-Gradient ist bei dieser Dame sehr, sehr hoch. Ne? Was haben wir also schon mal ganz schnell herausgefunden? Bei ihr besteht der Verdacht auf ein multiples Myelom. Mhm. So, Das ist jetzt unsere Verdachtsdiagnose. Und jetzt müssen wir darauf aufbauen. Ja? Wie geht man da vor? Welche Untersuchungen sind notwendig? Und was muss man alles machen, damit man dann diese Erkrankung hundertprozentig gesichert hat und damit man auch eine geeignete Therapie dafür durchführen kann? Ne? Mhm. Kennen Sie sich ein bisschen mit Multiples Myelom aus? Ich habe einen Fall gehört hier ja. mit meiner Kollegin, aber ich erinnere mich nicht genau. Okay. Nicht schlimm. Mein Fall ist Augenheilkunde. Ah, genau. Hatten Sie mal erzählt, richtig. Also, Multiples Myelom, da läuft vieles serologisch ab. Ja? Ein Multiples Myelom nach der auffälligen oder pathologischen Serumelektrophorese kann man eine sogenannte Immunfixation machen. Ja? Und die Immunfixation sagt uns, welche Gruppe von Myelom wir haben. Ja? Ob da ein in der Immunfixation Banden für IgG oder IgA oder IgM oder IgD sein kann oder aber Leichtketten, ja, Kappa- oder Lambda-Leichtketten sind. Mhm. Ja? Und je nachdem, welche Banden in der Immunfixation so richtig ausgeprägt sind, sagt dann der Labormediziner, es besteht der Verdacht auf ein multiples Myelom vom Typ, sagen wir mal, IgG plus Lambda-Leichtketten. Ja? Mhm. Dann haben wir schon mal den Namen dieser Erkrankung. Sonst kann man die Erkrankung nicht so spezifizieren. Im zweiten Schritt, ja, wenn man die Immunfixation gemacht hat, muss man jetzt die Antikörper, die sogenannten Immunglobuline, quantitativ bestimmen. Wissen Sie, was quantitativ gemeint ist? Das sagt der Deutsche meistens immer so. Quantitative Bestimmung der Immunglobuline. Das bedeutet, dass man im Blut die absolute Zahl der Immunglobuline einfach bestimmt. Wie hoch ist der Wert? Ja? Mhm. Zum Beispiel, wir haben jetzt gesagt, das ist ein IgG-Lambda. Mhm. Wie hoch ist der Wert für IgG im Serum? Und siehe da, diese Patientin hat einen Wert von 3900 Milligramm pro Deziliter. Ja, das ist sehr, sehr hoch. Und die Lambda-Leichtketten, da sagen Sie, das ist so bei 800. Ja? Der Normalwert liegt unter 100, muss man wissen. Ne? Und dementsprechend haben wir pathologisch erhöhte Werte für IgG und für Leichtketten-Lambda. Ja. So, das ist jetzt die serologische Abklärung. Das ist jetzt damit abgeschlossen. Jetzt muss man als weiteres noch eins machen, das hatte die Kollegin sehr schnell vermutet oder ein Kollege, aber es kommt erst später, und zwar die diagnostische Knochenmarkspunktion. Mhm. Ne? Warum, wie stellen Sie sich denn so ein Myelom vor? Was passiert denn bei der Erkrankung? Haben Sie sich damit mal so ein bisschen beschäftigt, was beim Myelom im Knochenmark vorgeht? Amyloid-Ansammlung im Knochenmark. Das muss nicht immer sein. Das muss nicht immer sein, aber das kann dazu führen. Immunglobulin-Ansammlung, ja? Ja, nein. Sie müssen im Knochenmark, müssen sich das so vorstellen. Das ist eine Plasmazellerkrankung, ein Myelom. Ein multiples Myelom ist eine Plasmazellerkrankung. Ja. Und das ist nichts anderes als eine monoklonale Vermehrung von Plasmazellen. Ja? Das bedeutet. Dann die Plasmazellen, die Frühplasmazellen nimmt im Knochenmark zu. Ja, richtig. Dann die anderen Zellen hat keinen Platz mehr. Ja, man spricht von einer Verdrängung. Ne? Mhm. Durch die vermehrte Plasmazellvermehrung, Bildung, wird die normale Bildung der anderen Blutreihen, die rote Reihe, die weiße Reihe oder die Blutplättchen, wird dadurch verdrängt. Mhm. Und jetzt klärt sich auch, warum diese Patientin ein HB von 8, noch was hatte und die Thrombozyten nur bei 90.000 sind. Ja? Die muss also eine Verdrängung schon haben. Ne? Mhm. Und deshalb müssen Sie jetzt eine Knochenmarkspunktion machen. Wissen Sie so die Kriterien für eine Manifestation eines multiplen Myeloms? Weil nicht jeder M-Gradient in der Elektrophorese oder ein M-Gradient in der Gamma-Fraktion in der Elektrophorese und nicht jede Erhöhung von Immunglobulinen und nicht jede Immunfixation bedeutet gleich ein multiples Myelom. Dafür müssen bestimmte Kriterien vorliegen. Eins der Kriterien ist, oder man spricht von den sogenannten CREB-Kriterien. Ne? Das ist einmal das Calcium, C, das R für renal oder REN für die Niere, das A für Anämie, Hämoglobin, und das B spricht für Osteolysen, Bone Lesions. Ne? Und diese vier Faktoren, die bestimmen, ob ein behandlungsbedürftiges Myelom vorliegt oder nicht. Ja? Mhm. Und diese Patientin hat schon mal jetzt Osteolysen. Die hat eine Anämie. Ja. Ja? Dann haben wir schon mal zwei Kriterien. Dann hat sie auch noch eine Niereninsuffizienz. Sie hat ein Kreatinin von 2,5. Mhm. Dann hat sie schon drei und Calcium war normal. Ja, das vierte fehlt, ist aber nicht schlimm. Ein Kriterium reicht aus, damit man von einer behandlungsbedürftigen Myelomerkrankung sprechen kann. Und was noch wichtig ist, im Knochenmark sagt man, ist ein multiples Myelom nur dann manifest, wenn die Plasmazellen über 10% sind. Ja? Wenn Sie nur 2-3% Plasmazellen haben, dann ist es laut den Kriterien im Knochenmark nicht gesichert damit. Das kann aber manchmal passieren. Wissen Sie warum? Weil das Myelom, das ist nicht durchgehend überall im Knochenmark gleich, sondern diese klonalen Zellen, die können sich hier vermehren, da wieder nicht, drüben wieder ja und so weiter. Und je nachdem, wo man die Diagnostik macht, man kann in so ein Myelom reinstechen. Man kann aber auch ein gesundes Areal treffen bei der Knochenmarkspunktion. Mhm. Deshalb schließt eine, ich sage mal, unauffällige Knochenmarkspunktion oder keine relevante Plasmazelle im Knochenmark ein multiples Myelom in dieser Konstellation nicht aus. Ja? Mhm. Also, dann machen wir eine Knochenmarkspunktion, diagnostische Knochenmarkspunktion, und wir sehen, da sind 80% Plasmazellen. Ja, und damit haben wir die Erkrankung damit bewiesen. Jetzt müssen Sie noch zwei Sachen machen. Ja, Sie müssen wissen, wo überall ist denn die Erkrankung? Ja, was können Sie dafür machen? Ja, wir haben gesagt, die Erkrankung spielt sich im Knochenmark ab. Wenn Sie wissen wollen, wo überall die Erkrankung vorhanden ist, müssen Sie also was machen? Früher hat man den gesamten Körper geröntgt. Und das haben wir damals als sogenanntes Pariser Schema bezeichnet. Ja? Mittlerweile sagt man, das ist zu alt, das macht man nicht mehr. Mhm. In Zeiten der modernen Technik macht man eine Low-Dose-Computertomographie. Ja? Die kriegen ein CT, wo der Kopf mit abgebildet wird, wo die Halswirbelsäule, die Arme bis zu den Ellenbogengelenken, Bauchbereich, Becken, Oberschenkel bis zu den Knien. Ja? Eine Szintigraphie macht man beim Myelom eher nicht. Ne? Das gehört nicht zu den Empfehlungen, zu den Leitlinien. Aber eine CT-Untersuchung gehört mit dazu. Und so in den letzten Jahren hat sich auch eingebürgert, sage ich mal, in die Leitlinien, dass man eine Magnetoresonanztomographie, eine Kernspintomographie von der gesamten Wirbelsäule. Man spricht MRT Whole Spine. Ja? Gesamte Wirbelsäule, MRT, damit man dann sehen kann, ob es in allen Bereichen Infiltrationen gibt oder ob zum Beispiel auch extrameduläre Myelome gibt, sagt man. Ja? Myelome können sich auch mal außerhalb des Knochenmarkes bilden. Dann spricht man von extramedullären Myelom-Manifestationen. Ja? Und wenn Sie alles gemacht haben, dann bildet sich ein sogenanntes Stadium der Erkrankung. Und davon abhängig machen Sie dann eine Therapie. Und die Therapie, die hängt einmal davon ab, wie alt der Patient ist. Ja? Mhm. Patienten unter 70 Jahren können prinzipiell autolog Stammzelltransplantiert werden. Ja? Die Patientin ist wie alt gewesen? 63. 63. Also käme sie für eine Transplantation in Frage. Mhm. Wenn sie das denn will, natürlich. Man muss das mit ihr besprechen. Aber auf jeden Fall braucht sie eine Induktionstherapie. Man sagt eine Chemo- oder Chemoimmuntherapie. Mhm. Und irgendwann dann Stammzellsammlung und dann eine autologe Stammzelltransplantation. Was eine autologe Transplantation ist, wissen Sie, ne? Ja, ja. Autolog ist, wenn man selber Stammzellen hergibt. Und fremd bedeutet allogen, ne? Das heißt, jemand anderes stellt das zur Verfügung und dann kriegt man das zugeführt. Ja? Da gibt es jetzt viele, viele verschiedene Therapieformen. Die Medikamente jetzt alle aufzuzählen, macht jetzt, denke ich, keinen Sinn, weil das mehr hämatologisches Spezialwissen ist. Aber so bei den Prüfungen kann eben immer drankommen, multiples Myelom und was macht es für Auffälligkeiten, eben die Osteolysen und meistens fällt so etwas mit Schmerzen oder mit Fraktur auf. Fraktur. Ja? Und jetzt haben Sie diese Patientin schön diagnostiziert. Und wenn Sie kein Hämatologe, Onkologe sind, dann schicken Sie diese Patientin zum Hämatologen. Und wegen dieser Fraktur an dem LWK4 müssen Sie die Patientin in einer Strahlentherapie vorstellen. Ja? Das muss bestrahlt werden, erstens, damit die Schmerzen nachlassen und zweitens, damit dieser Wirbelkörper nicht instabil wird und die Hinterkante nicht angegriffen wird. Ja? Und als letztes muss man bei Osteolysen, egal welcher Erkrankung, sogenannte Bisphosphonate geben. Ja? Das sind so Knochenaufbaumedikamente, die dafür sorgen, dass Calcium in die Knochen aufgenommen wird. Zum Zweiten hemmt dieses Medikament die Aktivität der Osteoklasten. Das sind die Zellen, die Knochen abbauen. Ja. Und man sagt, als drittes wirkt das Medikament antitumorproliferativ. Das bedeutet, dass Tumorzellen in ihrer Aktivität dadurch gehemmt werden. Ja? Ja. Das Medikament hat aber eine Nebenwirkung, darüber sollten Sie immer informiert sein. Was machen Bisphosphonate? Was ist berüchtigt? Was ist darunter immer zu berücksichtigen? Das kann sogenannte Kiefernekrosen hervorrufen oder Osteonekrosen, überwiegend im Ober- oder Unterkieferbereich. Meistens dann, wenn an den Zähnen irgendwelche Probleme vorliegen, Granulome oder Parodontose oder Karies. Deswegen sagen wir immer unseren Patienten, bevor sie dieses Medikament bekommen, müssen sie einmal zum Zahnarzt gehen. Der muss alles einmal gründlich untersuchen und alles, was gemacht werden muss, erstmal vernünftig behandeln. Und wenn er mit seiner Arbeit fertig ist, dann kriegt der Patient diese Bisphosphonate. Da gibt es verschiedene Formen. Es gibt welche, die gibt man einmal alle 4 Wochen mit 4 Milligramm. Dann gibt es welche, die gibt man auch alle 4 Wochen, aber das sind 90 Milligramm Aredia. Die Laufzeit ist wiederum ein bisschen anders und das ist aber auch wiederum etwas Spezialwissen, nur dass Sie davon mal gehört haben. Bisphosphonate, Kiefernekrose, nicht vergessen. Ja? Und Osteolysen brauchen immer Bisphosphonate. Und das wirkt auch ein bisschen schmerzreduzierend. Ja? Gut. Fragen? Bisschen Spezialwissen für euch. Ja, ne? Ja. Aber wie gesagt, ja, Myelom, multiples Myelom ist jetzt keine Erkrankung, die sehr selten ist. Und so eine Elektrophorese oder aber so ein M-Gradienten in der Elektrophorese, das stellen meistens so Hausärzte fest. Und dann werden die Patienten mit Verdacht auf ein multiples Myelom in die Klinik geschickt. Ja, daran muss man immer denken. Und natürlich, wenn jemand jetzt mit Osteolysen, mit einer Fraktur kommt, müssen Sie, je nachdem, welches Geschlecht vor Ihnen sitzt, ob es eine Frau ist oder ein Mann ist, natürlich, was die Kollegin vorhin gesagt hat, auch an ein Mammakarzinom denken, was sehr gerne Knochenmetastasen macht, oder aber bei Männern natürlich an Prostatakrebs denken. Ja? Hätten Sie jetzt eine unauffällige Elektrophorese gehabt, dann hätten Sie die Suche weitermachen müssen. Ja? Eine Computertomographie von Brust und Bauch, auch wenn die Patientin vor 6 Monaten beim Frauenarzt war, nochmal gynäkologisch untersuchen lassen, eine Magenspiegelung machen, eine Darmspiegelung machen und je nachdem vielleicht auch noch eine Lungenspiegelung, weil auch Bronchialkarzinome sehr gerne in die Knochen gehen. Mhm. Ja? Gut. Irgendetwas unklar geblieben? Auch bei allen anderen? Dankeschön. Bitte. Vielen Dank. Haben Sie denn noch Fragen? Keine Fragen. Keine Fragen. War das zu schwer gewesen? Alle verstanden, worüber wir gesprochen haben? Oder ist was unverständlich geblieben? Doch, wir haben schon verstanden. Okay, gut. In letzter Falle haben wir viele Symptome, hatten wir viele Symptome, ja, renal und Leber und so. Jetzt haben wir nur ein Lumbalgie. Ja, ja. Wie gesagt, Myelom kann sich in vielen Art und Weisen bemerkbar machen. Ja? Das kann sogar so weit gehen, dass man mit einer Anämie einfach aufschlägt, ohne dass man weiß, warum dieser Mensch eine Anämie hat. Mhm. Ja? Und das Einfachste ist, wie gesagt, immer eine Serum-Elektrophorese. Darin wird man sehr schnell fündig. Ja, wenn es ein Myelom ist, haben Sie das mit einer Blutentnahme sofort diagnostiziert. Da brauchen Sie weder CT noch irgendetwas. Sie haben schon sozusagen den Namen der Erkrankung herausgefunden. Dann können Sie darauf langsam aufbauen. Ne? Gut. Und was Sie meinen mit der renalen Beteiligung und so weiter, das ist eher die Amyloidose. Mhm. Ne? Das sind so spezielle Formen. So Laichkettenmyelome, die Amyloidablagerungen hervorrufen. Mhm. Und es gibt eine spezielle Laichkettenamyloidose. Das ist wiederum eine Erkrankung für sich, wobei manche sagen, Amyloidose ist kein multiples Myelom. Das darf man nicht gleichsetzen. Das ist eine spezielle Erkrankung für sich. Und bei der Amyloidose muss man wissen, dass die Patientinnen relativ rasch versterben, ja. Die Komplikationen sind viel zu groß, weil die Amyloidablagerungen als allererstes das Herz völlig kaputt machen, schwächen und die leiden meistens an einem totalen Nierenversagen, sind meistens dialysepflichtige Patienten und haben eine schwere Herzinsuffizienz und die dekompensieren sehr leicht und viele wirksame Medikamente existieren für die Amyloidose auch nicht. Ne? Das ist wiederum eine spezielle Sorte. Das kann man irgendwann vielleicht auch nochmal behandeln, aber ich habe jetzt erstmal versucht, als einfachste Form nur ein banales multiples Myelom Typ IgG mit bisschen Lambda hier durchzuspielen. Okay, vielen Dank. Gut, alles klar. Okay, dann bedanke ich mich für so viele Zuhörer. Und wenn keine Fragen sind, dann können wir die Sitzung schließen. Okay.